Erster ein Lied von Asaf. Zweiter Gott, sei bitte nicht leise. Sprich zu uns und hilf uns. Dritter, deine Feinde machen Lärm. Die Leute hassen dich und sind stolz. Vierter, sie haben einen bösen Plan. Sie wollen deinem Volk wehtun. Fünfter, sie sagen, wir machen Israel kaputt. Niemand soll den Namen Israel mehr kennen. Sechster, alle Feinde planen zusammen. Sie machen einen Bund gegen dich. Siebter, das sind Edom, die Ismaeliter, Moab und die Hagriter. Achter, auch Gebal, Ammon, Amalek, Philistäer und Tyrus sind dabei. Neunter, Assur hilft ihnen auch. Sie helfen den Söhnen von Lot. Zehnter, bestrafe sie wie Midian. Mach es wie mit Sisera und Jabin. Elfter, sie sind bei Endor gestorben. Sie wurden wie Dünger auf dem Feld. Zwölfter, mach ihre Chefs wie Oreb und Seb. Mach sie wie Seba und Zalmona. Dreizehnter, sie sagten, wir nehmen das Land von Gott. Es gehört jetzt uns. Vierzehnter, mein Gott, mach sie wie Staub. Verwehe sie wie Gras im Wind. Fünfzehnter, sei wie ein Feuer im Wald. Brenne wie eine Flamme am Berg. Sechzehnter, jage sie mit deinem Sturm. Erschrecke sie mit deinem Wetter. Siebzehnter, mach sie hilflos und voller Schande. Dann suchen sie deinen Namen, Herr. Achtzehnter, sie sollen für immer Angst haben. Sie sollen am Ende sein. Neunzehnter, dann wissen alle, du bist der Herr. Du allein bist der Höchste auf der Erde.